Wie kommt die Energie der Sonne in unseren Körper? Wer lebt, braucht Energie. Energie kommt zum Teil aus dem Inneren der Erde. Dort ist es heiß und glühend. Nur ganz bestimmte Lebewesen, Einzeller, können diese Energie aus dem Inneren der Erde verwenden. Sie leben in der Nähe von Unterwasservulkanen. Die Energie für unser Leben kommt von der Sonne. In dieser Episode erzähle ich dir, wie das geht. Wenn du dich in die Sonne setzt, wird dir warm. Das ist gut, wenn es kalt ist. Du wirst aber nicht satt. Das ist schlecht, wenn du hungrig bist. Wir können kein Sonnenlicht essen. Leider. Wir müssen aber essen, um satt zu werden. Wir essen, um Energie zu bekommen für unser Leben. Pflanzen können satt werden, wenn sie sich in die Sonne setzen. Sie verwenden das Licht der Sonne, um Moleküle herzustellen, die das Licht der Sonne speichern. Chemische Energie. Das Licht der Sonne wird mit dem grünen Chlorophyll der Pflanzen in chemische Energie umgewandelt. Diese Energie ist nun in der Pflanze. Wenn wir die Pflanze essen, dann können wir die Energie der Sonne aufnehmen. Dazu brauchen wir Sauerstoff. Wir atmen. Wir veratmen unsere Nahrung, könnte man sagen. Und diese Atmung passiert in den Zellen unseres Körpers. Dort gibt es Kraftwerke, die sogenannten Mitochondrien. Sie erzeugen energiereiche Moleküle durch Nahrung und Sauerstoff. Viele Menschen essen nicht nur Pflanzen, sondern sie essen auch Fleisch. Das Fleisch stammt von Tieren, die Pflanzen gefressen haben. Und so steckt auch in Fleisch die Energie der Sonne, die diese Pflanzen aufgenommen haben. Es ist wichtig, dass es viele Arten von Lebewesen gibt, damit das Netzwerk an Nahrungsquellen groß ist und es für alle immer etwas zu essen oder fressen gibt. Die Energie der Sonne wird durch Kernfusion erzeugt. Wasserstoffatome verschmelzen zu größeren Heliumatomen. Albert Einstein, der berühmte Wissenschaftler, hat ausgerechnet, dass E ist gleich mc Quadrat ist, dass beim Verschmelzen von Atomen Energie frei wird. Durch das Licht kommt die Energie von der Sonne bis zur Erde. Pflanzen verwenden dieses Licht. Licht erwärmt auch das Wasser und die Erde. Es entsteht warme Luft, die sich ausdehnt. Wind entsteht. Warmes Wasser verdampft und bald entsteht auch Regen. So bringt die Energie der Sonne Licht, Wind, Wasser für alle Lebewesen dieser Erde. Pflanzen wachsen durch das Licht und so können wir über die Nahrung die Energie der Sonne in den Körper bringen. Windkraftwerke können die Energie des Windes nutzen und Solarkraftwerke das Licht. Ohne Sonne wäre es auch ziemlich kalt auf unserem Planeten. Wenn du diese Geschichte gerne langsamer hören möchtest, dann geh auf www.slowscience.at. Dort hörst du diese Naturgeschichte in langsamem Deutsch. Und dort findest du auch Vokabel und Wörter erklärt. Du findest auch ein Quiz und weitere Lernunterlagen zu diesem Thema. www.slowscience.at. Ja, und auf Füchs, dort wo du diese Geschichte jetzt gehört hast, da gibt es auch viel zu lesen über Geschichten und Phänomene aus der Natur. www.phyx.at www.füchs.at, deine Seite zum Auskennen.